gleich wie ungeschützt das Herzlein doch ist. Sobald es einmal von Leidenschaft geküsst und Mauern, die man mühsam hoch erbaute, nimmt sie mit leicht beschwingtem Laufe. Sie rät nun nach dem Herzen, doch das verursacht Schmerzen. Doch lohnt für sie zu sterben, soll es wahrhaftig werden. Sie schafft Raum, wo man ihn vermisst, da sie Dorn und Stachel ist. Wie ungeschützt das Herzlein doch ist, sobald es einmal von Leidenschaft geküsst. Ich will Kinder mit ihr.